halbleer? Ist dein Leben toll oder nimmst du alles schwer? Ich hab keine Ahnung, warum du dich so plagst. Wann gibt es Entwarnung? Wann tust du, was du magst? Streck die Füße aus und entspann an deinem Po. Blinzle in die Sonne und bleib cool. Nimm mir einen Drink und stell dich an die Bar. Tanz in Samba-Rhythmus. Das Problem ist es schlechte Planung und mangelndes System. Softboss lässt dich taumeln und was macht dich lahm? Lass doch die Seele baumeln und vergiss den ganzen Kram. Streck die Füße aus und entspann an. Steve!